Für die Diskussion der Dialektik, sei es die idealistische Hegels, sei es die materialistische der kritischen Theorie des 19. und 20. Jahrhunderts, ist die Wesenslogik von entscheidender Bedeutung. Zur Orientierung einige Bemerkungen, um im Wald des hegelischen Systems die Bäume zu erkennen. Das Denken der Logik hat das Denken zum Gegenstand. Denken, so haben wir bereits gehört, ist das Auffassen und Zusammenfassen des Mannigfaltigen in der Einheit. Das sinnliche Material ist nach Hegel zunächst einmal dem Denken äußerlich, wenn wir es auffassen. Das fällt nicht in die Logik und da denken wir noch nicht. Erst das Beziehen desselben, so Hegel, ist Denken. Das Denken bringt also alles Mannigfaltige in die Einheit. Der Streit zwischen idealistischer und materialistischer Dialektik besteht darin, ob das Denken dies aus sich heraus leisten kann oder ob ein mit dem Denken nicht identisches, etwas, was im Denken nicht aufgeht, diese Leistung des Denkens real vermittelt. Wir hatten mit Kant und Fichte begonnen, um den Wahrheitsgehalt des Idealismus, der auch in der materialistischen Dialektik aufgehoben wird, auch im Sinne des Aufbewahrens, herauszuarbeiten. Die Wahrheit des Seins ist das Wesen. Mit diesem Satz leitet Hegel die Wesenslogik ein. Wie dieser Übergang sich einordnet, im Ganzen der Logik, sei noch einmal angedeutet. Während die klassische formale Logik mit dem beginnt, was Hegel subjektive Logik nennt, oder Logik des Begriffs, hat Hegel noch eine objektive Logik, die die traditionellen Themen der Metaphysik reproduziert und kritisiert, vorgeschaltet. Die subjektive Logik oder Logik des Subjekts enthält die Lehre vom Begriff, Urteil und Schluss, wie sie aus der aristotelischen Logik, dem Organon, also einem Werkzeug des Denkens, über Jahrhunderte diskutiert wurde. Dem folgt bei Hegel noch die Objektivität im Sinne des Mechanismus, Chemismus und die Teleologie bzw. Lehre des Zweckes, die im abschließenden Kapitel über die Idee mündet, die das Leben, Idee des Erkennens und des Guten umfasst und in der absoluten Idee als deren Einheit endet. Dass so etwas wie Leben in der Logik vorkommt, hängt damit zusammen, dass das Subjekt der Erkenntnis auch eines ist, das leibt und lebt und praktisch in die Welt involviert ist. Die Welt, in der wir leben, ist, je weiter die Geschichte fortschreitet, immer mehr durch Vergegenständlichung menschlichen Denkens bestimmt. Das hat auch Marx später betont und am Idealismus gelobt, er hätte diese tätige Seite im Gegensatz zum kruden Materialismus herausgearbeitet. Die Reflexionsphilosophie, die es nur mit einer abstrakten, unlebendigen Geisteswelt zu tun hat, wurde von Schelling und Hegel auch wie eine Art Geisteskrankheit angesehen. Gefordert ist der lebendige Geist, sowie in der Theologie der lebendige Gott. Aber die Reflexion darf wiederum auch nicht übersprungen werden, obwohl und weswegen sie als eines der schwierigsten Kapitel gilt. Was wir in den vorherigen Sendungen behandelt haben, war der erste Teil, die objektive Logik, die sich in die Seinslogik und Wesenslogik einteilt. Metaphysik als die Lehre vom Sein, insofern es ist, galt jahrhundertelang als prima philosophia oder erste Philosophie, Ursprungsphilosophie, Identitätsphilosophie. Durch die neuzeitliche Reflexionsphilosophie wird aus einem ersten aber etwas, was selbst noch vermittelt werden muss und nicht mehr unabhängig vom Denken zu haben ist. Beim Sein als gegebenen, unmittelbaren kann also nicht stehen geblieben werden. Oder genauer genommen, erweist sich die Unabhängigkeit und Priorität des Seins als abhängig vom Denken. Das Sein erweist sich als Schein bzw. Erscheinung und die Wirklichkeit ist nicht ohne die Vermittlung durch das Wesen. Der Übergang vom Sein zum Wesen hat es im buchstäblichen Sinne in sich. Darin drückt sich aus, dass das Denken Hegels, genauso wie auch das unserer Epoche, eine unendliche Vorgeschichte hat, die in der Logik zusammengezogen ist. Für das Verständnis ist daher auch manchmal auf die Vorsokratiker, Platon und Aristoteles, wie sie im Lichte Kants umgedeutet wurden, vor allem durch Schelling und Hegel, zurückzugreifen. Die Wesenslogik enthält tatsächlich alle Begriffsbestimmungen aus der aristotelischen Metaphysik, aber mit dem kantischen Kritizismus vom Dogmatismus traditioneller Metaphysik nahezu befreit, sodass die materialistische Tradition von Marx bis Adorno mit Hegel auch gegen Hegel diesen Prozess der Dialektik weiterführen konnte. Was zur Zeit Hegels noch weitgehend präsent war, ist durch die Dominanz des Positivismus, der von der dogmatischen Metaphysik nicht so weit entfernt ist, wie er von sich denkt, mehr oder weniger verdrängt oder verleugnet. Es wird sich noch erweisen, dass was auf den ersten Blick als gegensätzlich erscheint, doch gar nicht so weit entfernt ist voneinander. Es ist so wie mit den Auseinandersetzungen. Bei einer Auseinandersetzung sind die Streitenden ja auch mehr als ihnen lieb ist, zusammen und gar nicht auseinander, wie das Wort suggeriert. Erst wenn man etwas in einem anderen Licht beleuchtet oder auch als durch ein Licht beleuchtet erweist, als durch ein anderes reflektiert, wird dies kenntlich. Im anscheinend Fremden wird das eigene kenntlich. Dies ist Thema der Wesenslogik. Da hatten wir es mit dem hegelischen Übergang zur Wesenslogik hatten wir begonnen. Dort hieß es: Das Sein ist das Unmittelbare. Das Sein ist das Unmittelbare, in dem das Wissen das Wahre erkennen will, was das Sein an und für sich ist, so bleibt es nicht beim Unmittelbaren und dessen Bestimmungen stehen, sondern dringt durch dasselbe hindurch, mit der Voraussetzung, dass hinter diesem Sein noch etwas anderes ist als das Sein selbst, dass dieser Hintergrund die Wahrheit des Seins ausmacht. Diese Erkenntnis ist ein vermitteltes Wissen, denn sie befindet sich nicht unmittelbar beim und im Wesen, sondern beginnt von einem anderen, dem Sein, und hat einen vorläufigen Weg, den Weg des Hinausgehens über das Sein oder vielmehr des Hineingehens in dasselbe zu machen. Erst indem das Wissen sich aus dem unmittelbaren Sein erinnert, durch diese Vermittlung findet es das Wesen. Die Sprache hat im Zeitwort Sein das Wesen in der vergangenen Zeit, gewesen, behalten. Denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene Sein. Hinter dem zeitlos vergangenen Sein steckt das modifizierte kantische A priori, das mit dem aristotelischen Hysteron Proteron zusammengebracht wurde, nachdem das im Erkenntnisprozess Frühere nicht zugleich das zeitlich Frühere ist. Eine übliche erkenntnistheoretische Problematik. Die Reihenfolge in der Erkenntnis ist nicht die Reihenfolge, wie die Dinge in der Welt folgen. Einer der Bestimmungen des Wesens oder der Substanz bei Aristoteles war ja das dies da, was es war zu sein, das auch die grammatische Form der Vergangenheit enthält. Aus der skeptizistischen Auflösung eines dogmatischen Realismus bei Hume, nachdem Kausalität und Substantialität nicht sind, was wir perzipieren, sinnlich wahrnehmen, sondern die Verknüpfung tätigen, weil wir es so gewohnt sind, leitet Kant eine Wendung zum transzendentalen Subjekt ab. Das heißt, er beweist, dass wir die Verknüpfungsformen mitbringen, wenn wir urteilen. Wenn wir Dinge oder uns selbst in der Perzeption aufnehmen, Kant nennt es apprehendieren, Hegel spricht vom Auffassen des sinnlich Mannigfaltigen, so setzt das Kant zufolge voraus, dass das Gemüt, also das empirische Erkenntnisvermögen, in der Folge der Eindrücke aufeinander die Zeit unterscheidet. Damit aus diesem Nacheinander eine Einheit der Vorstellung werde, müssen diese Vorstellungen durch eine Verstandeshandlung, die er Synthesis der Apprehension nennt, durchlaufen werden. Da aber ein Gegebenes verschwunden ist, wenn das Nächste aufgenommen wird, funktioniert das nur, wenn das Alte gegenüber dem jeweils Neuen festgehalten werden kann. Das Vermögen, das dafür vorhanden gewesen sein muss, nennt er Synthesis der Reproduktion in der Einbildungskraft. Die Einbildungskraft als ein Vermögen, etwas auch vorstellen zu können, ohne dass es unmittelbar präsent ist, spielt für den ganzen nachfolgenden Idealismus eine große Rolle. Denn was anscheinend unmittelbar als ein Fremdes präsent ist, ist bereits Produkt einer Vermittlung, ist durch das Erkenntnisvermögen der Einbildungskraft gesetzt. Es ist auch an das Höhlengleichnis zu denken, das Unmittelbare erweist sich als Schatten, der nicht als Schatten durchschaut ist. Es ist aber, das unterscheidet Kant und Hegel von Platon, nicht so, dass der Schatten gar nicht zur Welt gehörte, das heißt bloßes Pseudos, bloßes Falsches wäre, sondern es gehört zum Ganzen der Wirklichkeit. Das ist nur im Lichte der Verknüpfung oder Synthesis von Gegebenen durchschaubar, das reproduziert wird. Da aber diese Reproduktion der Erscheinungen nur möglich ist, wenn es einen Grund a priori dafür gibt, der die Einheit des flüchtigen Nacheinander von Vorstellung ermöglicht, schreibt Kant: Ohne Bewusstsein, dass das, was wir denken, eben dasselbe sei, was wir einen Augenblick zuvor dachten, würde alle Reproduktion in der Reihe der Vorstellungen vergeblich sein. Denn es wäre eine neue Vorstellung im jetzigen Zustande, die zu dem Aktus, wodurch sie nach und nach hat erzeugt werden sollen, gar nicht gehörte, und das Mannigfaltige derselben würde immer ein Ganzes ausmachen, weil es der Einheit ermangelte, dem nur das Bewusstsein verschaffen kann. Das wäre nach Kant wie beim Zählen, wenn man das vorher Gezählte vergessen hätte, dann wird man nie zu einer Zahl kommen. Dazu bedarf es also der, so nennt es Kant, Synthesis der Rekognition im Begriffe. Und diese verweist auf eine Einheit des Bewusstseins. Oder wie Kant sagt: Dieses eine Bewusstsein ist es, was das Mannigfaltige, nach und nach Angeschaute und dennoch Reproduzierte in eine Vorstellung vereinigt. Und genau dies Resultat ist auch das, was Kant Gegenstand der Vorstellungen nennt. Alles, was wir erkennen, ist Gegenstand in unserem Bewusstsein oder Erscheinung. Die Erscheinungen dürfen nicht als Dinge an sich selbst angesehen werden. Ein Gegenstand außerhalb der Vorstellungskraft kann nur, so Kant, als etwas überhaupt gleich X gedacht werden, da wir außerhalb unseres Erkenntnisvermögens gar keinen bestimmbaren Gegenstand haben. Wir haben immer etwas, was eine Synthesis unseren Erkenntnisvermögens ist, einen durch unsere vorgängige Verknüpfung aus der Mannigfaltigkeit herausgelesenen Gegenstand. Auch hier ist so etwas wie die Notwendigkeit der Erkenntnis zu begreifen. Dieser liege eine transzendentale Notwendigkeit zugrunde. Kant schreibt: Also muss ein transzendentaler Grund der Einheit des Bewusstseins in der Synthesis des Mannigfaltigen aller unserer Anschauungen, mithin auch der Begriffe der Objekte überhaupt, folglich auch aller Gegenstände der Erfahrung angetroffen werden, ohne welchen es unmöglich wäre, zu unseren Anschauungen irgendeinen Gegenstand zu denken. Denn dieser ist nichts mehr als das Etwas, davon der Begriff eine solche Notwendigkeit der Synthesis ausdrückt. Diese ursprüngliche und transzendentale Bedingung ist nun keine andere als die transzendentale Apperzeption. In der mittelalterlichen Scholastik, der Schulphilosophie, war transzendental und transzendent noch bedeutungsgleich im Sinne des das Empirische, Sinnliche, Übersteigende. Kant beschränkt die Bedeutung von transzendental ein auf die Kritik der Erkenntnisse und bezeichnet damit das, was in einer Erkenntnis nicht aus der Empirie stammt. Von einer Beziehung auf einen Gegenstand, sei er empirisch oder metaphysisch, wird abgesehen, abstrahiert. Es geht also um die Verknüpfungsregeln, nach denen das Mannigfaltige zur Einheit gebracht wird, die dem reinen Verstand entspringen, aber nur in Bezug auf die empirische Welt gültig sind. Wird dieser Bezug überschritten, nennt Kant das Transzendent, und eine derartige intellektuelle Anschauung hält er nicht für Menschen möglich, sondern nur ein Gott könnte die Dinge an sich selbst anschauen. Ohne vorgängige Verknüpfung oder Synthesis gibt es allerdings auch keine Urteile über die Empirie. Anschauung allein ist nicht zureichend. Es bedarf der notwendigen Bedingungen der Gegenstände der Erfahrung, die die des Verstandes sind. Ohne die Leistung des Erkenntnisvermögens hätten wir nur Chaos, aber keine bestimmte Erkenntnis. Analytische Urteile a priori stellen nur fest, dass kein Widerspruch zwischen Subjekt und Prädikat vorliegt. Zum Beispiel, Junggesellen sind unverheiratete Männer. Nur synthetische Urteile erweitern eine Erkenntnis. Sie beruhen indes Kant zufolge nicht nur im Falle der empirischen Urteile auf Sinneswahrnehmung. Diese für sich wäre zerstreut und hätte keinen einheitlichen Gegenstand. Dazu bedarf es der Verknüpfung, die der Identität des Subjekts, die nicht bloß empirisch sein kann, bedarf. In der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft hebt er das hervor. Kant schreibt, nämlich diese durchgängige Identität der Apperzeption eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen enthält eine Synthesis der Vorstellung und ist nur durch das Bewusstsein dieser Synthesis möglich. Denn das empirische Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des Subjekts. Diese Beziehung geschieht also dadurch noch nicht, dass ich jede Vorstellung mit Bewusstsein begleite, sondern dass ich eine zu der anderen hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewusst bin. Also nur dadurch, dass ich ein mannigfaltiges, gegebene Vorstellung in ein Bewusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich mir die Identität des Bewusstseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle. Das ist, die analytische Einheit der Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung irgendeines synthetischen möglich. Kant nimmt für die analytische Einheit des Bewusstseins das Beispiel einer empirischen Abstraktion. Das heißt, das Gemeinsame von mannigfaltigen Dingen, etwa die Sinneseigenschaft Rot. Das Gemeinsame herausheben kann man allerdings nur, wenn man synthetische Verknüpfungen wie diese Rose ist rot, dieses Auto ist rot und so weiter vorher schon gebildet hat und dadurch das Gemeinsame hervorheben kann. In solcher Weise kann das Bewusstsein auch die Identität des Subjekts als in allen Vorstellungen gemeinsam vorstellen. Kant schreibt, eine Vorstellung, die als verschieden gemein gedacht werden soll, wird als zu solchen gehörig angesehen, die außer ihr noch etwas Verschiedenes an sich haben. Folglich muss sie in synthetischer Einheit mit anderen, wenngleich nur möglichen Vorstellungen, vorher gedacht werden, ehe ich die analytische Einheit des Bewusstseins, welche sie zum Conceptus communis, also gemeinsamen Begriff, macht, an ihr denken kann. Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik und nach ihr die Transzendentalphilosophie heften muss. Ja, dieses Vermögen ist der Verstand selbst. Und noch deutlicher arbeitet Kant wenig später heraus. Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen der Erkenntnisse. Diese bestehen in der bestimmten Beziehung gegebener Vorstellung auf ein Objekt. Objekt aber ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Nun erfordert aber alle Vereinigung der Vorstellung Einheit des Bewusstseins in der Synthesis derselben. Folglich ist die Einheit des Bewusstseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich, dass sie Erkenntnisse werden, ausmacht und worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht. Hier liegt in gewissem Sinne die Keimzelle hegelischer Dialektik von Subjekt und Objekt. Fichte beanspruchte bereits Kant zu systematisieren und alles aus einem Prinzip herzuleiten. Ausgangspunkt seines Neuansatzes von Transzendentalphilosophie oder der Wissenschaftslehre war seine Enesidemus-Rezeption. Den Skeptizismus erklärt Fichte zum Stachel des Fortschritts gegenüber dem jedesmaligen Ruhepunkt des Fortschreitens der philosophierenden Vernunft. Was gerade als Verstand bestimmt wurde, hatte der Kantianer Reinhold in einem Satz formuliert, dessen Unbedingtheit und damit Prinzipcharakter in Frage gestellt wurde. Im Bewusstsein wird die Vorstellung durch das Objekt vom Subjekt und Objekt unterschieden und auf beide bezogen, lautete der Satz. Schulze, der hinter dem Pseudonym Enesidemos steckt, hatte diesen Satz des Bewusstseins als einen obersten Grundsatz der Philosophie in Frage gestellt, da dieser unter der höchsten Regel allen Urteils, dem Satze des Widerspruchs, stünde. Diesen Anspruch hatte Reinhold selbst schon entkräftet, sofern der Satz des Widerspruchs kein Grundsatz ist, der den Satz der Vorstellungen bestimme, sondern nur einer, dem er nicht widersprechen dürfe. Er habe also keine reale, sondern nur formale Gültigkeit. In der Wissenschaftslehre wird er noch einmal zusammenfassen, was das Fazit seiner Rezension ist, nämlich, dass der Enesidemus die Unzugänglichkeit der bisherigen Gründe aufdeckte und damit andeutete, wo Haltbare zu finden sind, wie eine Synthesis und Ersatz der Vorstellung ist eine, möglich sein solle, ohne vorausgesetzte Thesis und Antithesis. Als ein Satz, der empirische Vorstellung zum Objekt hat, von denen abstrahiert wird, ist er selber empirisch, Tatsache des Bewusstseins, ein realer Grundsatz, kein formaler, der eine Tathandlung ausdrückt, wie Fichte sie fordert. Philosophie als Wissenschaft hat Fichte zufolge systematische Form. Fichte schreibt: Philosophie als Wissenschaft? Ja, Entschuldigung. Alle Sätze in ihr hängen in einem Grundsatze zusammen und vereinigen sich in ihm zu einem Ganzen. Dieser Satz darf kein unerwiesener oder unerweisbarer Satz sein. Mithin müsste wenigstens ein Satz gewiss sein, der etwa den übrigen seine Gewissheit mitteilte, so dass, wenn und inwiefern dieser eine gewiss sein soll, auch ein zweiter, und wenn und inwiefern dieser zweite gewiss sein soll, auch ein dritter und so fort gewiss sein muss. Dieser gewisse Satz wird Grundsatz genannt. Was der Grundsatz anderen Sätzen mitteilt, ist sein innerer Gehalt. Wie er das tut, ist die Form der Wissenschaft. Worin diese Frage thematisiert wird, ist selbst Wissenschaft, nämlich von einer Wissenschaft überhaupt, oder Wissenschaftslehre. Da kein Satz ohne Gehalt und Form möglich ist, muss auch der erste Satz einer Wissenschaftslehre Gehalt und Form haben. Dieser unterscheidet sich von anderen Sätzen dadurch, dass Form und Gehalt gewiss sind, in einer Weise, dass der Grundsatz durch sich selbst gewiss ist. Weitere Grundsätze müssen entweder der Form oder dem Gehalt nach durch den ersten Grundsatz bestimmt sein, sodass nur drei Grundsätze möglich sind. Ein Grundsatz ist erschöpft, wenn ein vollständiges System auf demselben aufgebaut ist, das ist, wenn der Grundsatz notwendig auf alle aufgestellten Sätze führt und alle aufgestellten Sätze notwendig wieder auf ihn zurückführen. Wenn kein Satz im ganzen System vorkommt, welches wahr sein kann, wenn der Grundsatz falsch ist oder falsch, wenn der Grundsatz wahr ist. Der Satz der Identität, A ist A, kann nicht Grundsatz sein, weil er selber nach Fichte abgeleitet ist durch eine Abstraktion vom Gehalt des Satzes. Dieser wird dadurch zu einem dem Gehalt nach Bedingten, das heißt, erhält die Bedeutung, wenn A gesetzt ist, so ist A gesetzt. Auch bei Hegel kann dieser Satz A gleich A, der Satz der Identität, nicht Ausdruck des Wahren an solchen sein. In seinem Buch Hegel und die Hegelische Schule von Willy Moog aus den 20er Jahren heißt es: Als erste Reflexionsbestimmung ergibt sich die einfache Beziehung des Wesens auf sich selbst, die reine Identität. Gegen die übliche Formulierung eines Satzes der Identität, A gleich A, als eines allgemeinen Denkgesetzes, wendet Hegel ein, dass ein solcher Satz nur eine formelle, abstrakte, und unvollständige Wahrheit enthalte, indem die Identität als Trennung von der Verschiedenheit angesehen werde. Die vollständige Wahrheit bestehe nur in der Einheit der Identität mit der Verschiedenheit. Die Identität sei nicht das unbewegte Einfache, sondern das Hinausgehen über sich in die Auflösung ihrer selbst, die reine Bewegung der Reflexion. Wenn man sich für den abstrakten Satz A gleich A auf die Erfahrung berufen wolle, so sei das keine Berufung auf wirklich gemachte Erfahrung, sondern nur die Versicherung, dass, wenn man die Erfahrung machte, sich das Resultat des allgemeinen Anerkennens ergeben würde. Sollte aber nicht der abstrakte Satz als solcher, sondern der Satz in konkrete Anwendung gemeint sein, so ist zu sagen, dass die Erfahrung gerade die Identität in Einheit mit der Verschiedenheit enthält und die unmittelbare Widerlegung der Behauptung ist, dass die abstrakte Identität als solche etwas Wahres sei, denn das gerade Gegenteil, nämlich die Identität, nur vereinigt mit der Verschiedenheit, kommt in jeder Erfahrung vor. Zurück noch einmal zum Satz der Identität bei Fichte, wie er aufgefasst wird. Er fasst ihn auf, als wenn A gesetzt ist, so ist A gesetzt. Ob A gesetzt ist, das ist ja immer fraglich. Alle beliebigen Vorstellungen stehen, wie wir dargelegt hatten, unter der Bedingung eines transzendentalen Bewusstseins, eines Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Dieses Ich ist zwangsläufig immer schon gesetzt, so dass nicht bloß gilt, wenn ich gesetzt bin, bin ich auch gesetzt. Sondern dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, ist eine Bedingung, ohne die keine Erkenntnis ist. Es gilt Fichte zufolge, ich bin, weil ich bin. Oder ich bin gesetzt, weil ich mich gesetzt habe. Hier sehen wir dann nochmal, dass Fichte ein subjektiver Idealist ist, weil er das beim Ich formuliert. Bei Hegel ist das allgemeiner formuliert. Er bezieht es auch aufs Ich, nicht? Er bezieht es aber auch auf die Objektivationen des Ichs, nicht? Auf die Objektivität. Ich bin ich, ist aber dieselbe abstrakte Identität wie das A ist A, woran Fichte auch durch einen Hinweis auf das Cogito ergo sum des Descartes erinnert. Es ist von Gehalt und Form her zwar unbedingt, aber eben leer wie das reine Sein Hegels als unbestimmtes Unmittelbares. Es ist bestimmungslose Identität. Subjekt und Prädikat sind gleichermaßen Ich als Inhalt und die Beziehung beider ist auch Ich. Das heißt, die Form ist die Beziehung. So deutet Hegel das jedenfalls. Beziehendes und Bezogenes sind dasselbe. Das Ich ist ein Beziehen des Ich auf Ich. Beziehen bedeutet aber immer, dass es zweierlei gibt, das bezogen wird. Aber dieses Zwei sind in dem Fall dasselbe. Es fehlt also ein Unterschied. Es fehlt also ein Unterschied, weswegen Fichte auch einen zweiten Grundsatz benötigt, in dem Unterschied vorkommt, sodass der Inhalt nicht bloß formell vorkommt. Dieser Grundsatz ist nun der Form nach unbedingt, dem Inhalt nach bedingt, da das Ich sich ein Nicht-Ich entgegensetzt. Ich bin nicht ich. Ein Denkinhalt ist also in mich gesetzt, das Ich ist bestimmt durch ein anderes als ich selbst. Aber Ich und Nicht-Ich können nicht zugleich Ich sein, sodass es eines dritten Grundsatzes bedarf. Das Ich sowohl als das Nicht-Ich sind beide durch das Ich und im Ich gesetzt als durcheinander gegenseitig beschränkbar. Das ist so, dass die Realität des einen die Realität des anderen aufhebe. Ich und Nicht-Ich sind durcheinander beschränkbar, begrenzbar. Hegels Fichte-Interpretation deutet das als Satz des Grundes oder Beziehung von Realität und Negation oder Grenze. Ich setzt im Ich, dem teilbaren Ich, ein teilbares Nicht-Ich entgegen. Dies ist die fichtische Dialektik, anhand dessen sein ganzes System der Wissenschaftslehre entwickelt werden könnte. Wir wollen hier nur den Gedanken so weit entfalten, dass wir den Grundgedanken der Wesenslogik Hegels, dessen Theorie der Reflexion und der Reflexionsbestimmung nun diskutieren können. Aber jetzt hören wir noch einmal Streichquartett von Gideon Klein, bevor wir dann fortsetzen. FSK 93, eine Sendung über Dialektik, wo keins ist, ist eins. Wir diskutieren die Wesenslogik Hegels und durchdenken noch einmal den Anfang der Wesenslogik, um dann nach und nach die unterschiedlichen Bestimmungen der Reflexion zu reflektieren. Und dazu müssen wir noch mal einmal diese Denkbewegung Hegels, wie sie sich am Anfang der Wesenslogik manifestiert, reflektieren. Hegel formuliert abstrakt die Denkbewegung von der Unmittelbarkeit zur Vermittlung. Zunächst einmal steht das Wesen zum Sein wie ein bestimmtes Dasein zu einem anderen Dasein. Das Daseinende wird in Wesentliches und unwesentliches Dasein unterschieden. Wenn wir Unmittelbares in wesentlich und unwesentlich unterscheiden, haben wir die Seinslogik schon überschritten. Wir können also das unmittelbare Denken nur dann weitertreiben, wenn wir es verlassen. Und während wir also noch in Seinskategorien denken, haben wir bereits schon, wenn wir eine Unterscheidung zwischen Wesentlichen und Unwesentlichen machen, mehr gesagt, als bloß ein Seiendes auszudrücken. Und damit sind wir, Hegel würde sagen, an sich bereits schon in der Wesenslogik, aber das noch in Modalitäten eines Seinsdenkens. Hegel nimmt daher eine Umdeutung vor, sofern das Denken noch seinslogisch argumentiert, aber den Modus der Unmittelbarkeit bereits verlassen hat. Das Sein weist sich bereits als Schein und damit hat es sich aufgehoben und ist das Wesen, dem das Sein als Schein gegenübersteht. Dieser Schein ist aber nur ein Rest an Unmittelbarkeit. Hegel nutzt die Doppeldeutigkeit von Schein. Es ist Anschein oder Apparenz, hat also Pseudos-Charakter. Wir kennen das ja. Irgendwelche Dinge sind scheinbar das, aber in Wahrheit sind sie ein anderes. Nicht? Das ist also der Pseudos-Charakter des Scheins. Also es ist nicht das, was es zu sein scheint. Es ist scheinbar Unmittelbarkeit. In Wahrheit ist es Ausdruck des Wesens oder das Setzen des Wesens. Das Wesen scheint in dem Sinne, wie die Sonne scheint oder leuchtet und alles Bestimmte sichtbar macht. Wir wissen die Reflexion der Sonne, wenn wir etwas optisch erkennen. Das kantische Subjekt, das die Data der Sinne verknüpft, ist Moment dessen, was Hegel Wesen nennt. Die Unmittelbarkeit ist Resultat, das sich in der Seinslogik noch nicht als Resultat von Verknüpfung durchschaut hat. Das Wort Wissen leitet sich her vom Sehen, dem lateinischen videre, dessen Perfektum visi, gesehen haben, auch genau das ausdrückt, was Hegel als zeitlos vergangenes Sein oder Wesen auffasst. Es kommt also bei Hegel zu einer Rückschau auf die Denkbewegung vom Sein zum Wesen. Hegel schreibt: Das Wesen kommt aus dem Sein her. Es ist insofern nicht unmittelbar an und für sich, sondern ein Resultat jener Bewegung. Oder das Wesen zunächst als ein unmittelbares genommen, so ist es ein bestimmtes Dasein, dem ein anderes gegenübersteht. Es ist nur wesentliches Dasein gegen Unwesentliches. Das Wesen ist aber das an und für sich aufgehobene Sein. Es ist nur Schein, was ihm gegenübersteht. Allein der Schein ist das eigene Setzen des Wesens. Also das ist das, der Schein ist das Scheinen des Wesens. Bis zur Wiederherstellung oder der Reproduktion der Unmittelbarkeit, als sich durch das Wesen vermittelt, sind es drei Kapitel, bis wir bei der Unmittelbarkeit als vermittelter Unmittelbarkeit, Existenz und Erscheinung angelegt sind. Das ist sozusagen ein Drittel eines Buches von etwa 600 Seiten. Das können wir natürlich nicht wie aus der Pistole geschossen jetzt heruntersprudeln. Das müssen wir natürlich nach und nach entwickeln. Hegel gibt über den ersten Abschnitt, also dem ersten Drittel der Wesenslogik, einen kurzen Überblick. Okay. Das Wesen ist erstens Reflexion. Die Reflexion bestimmt sich. Ihre Bestimmungen sind ein Gesetztsein, das zugleich Reflexion in sich ist. Es sind zweitens diese Reflexionsbestimmungen oder die Wesenheiten zu betrachten. Drittens macht sich das Wesen als die Reflexion des Bestimmens in sich selbst zum Grunde und geht in die Existenz und Erscheinung über. Das ist natürlich eine ganz kurze Zusammenfassung, aus der man noch nicht alle Strukturtitel, die Hegel dort verwendet, herleiten kann. Aber es gibt bereits schon einen Überblick, nicht? Wir hatten bei Kant ja schon gezeigt, wie eine Erscheinung durch konstitutive Leistung des Verstandesvermögens zustande kommt. Diesen Schritt, bis das erreicht ist, dass wir eine Erscheinung, sagen, im Wissen präsent haben, ist genau das, was Hegel hier auch noch einmal noch grundlegender als Kant versucht zu reflektieren. Und dies tut er, indem er das entwickelt aus den seinslogischen Kategorien, die wir in einigen Sendungen bereits schon hatten. Nicht? Wir hatten angefangen beim reinen Sein, also im unbestimmten Unmittelbaren, das mit seinem Gegenteil, dem Nichts, vollständig identisch ist oder auch vollständig unterschieden und daher im Werden erst in einer Einheit befindlich ist, dessen Unmittelbarkeit dann ein bestimmtes Sein ist oder das Dasein. Dieses Dasein ist also ein Sein dann mit einer Qualität oder einer Bestimmtheit. Nicht? Dies hat Hegel dann noch einmal ausdifferenziert in eine also quantitative Bestimmtheit, eine quantitative Grenze. Nicht? Ein Acker kann mehr oder weniger sein. Es bleibt dann ein Acker. Nicht? Wechselt der Acker seine Qualität? Nicht? Wird es wieder Wald, nicht, oder so etwas, dann wechselt es seine Qualität. Das sind diese qualitativen und quantitativen Bestimmungen. Die quantitativen Bestimmungen setzen aber die Gleichgültigkeit gegenüber der Qualität immer schon voraus. Und dann hatten wir dann als dritte Bestimmung eine quantitative Bestimmung, die qualitative Grundlegungen beinhaltet. Das heißt, eine bestimmte Quantität bestimmt eine Qualität. In der Physik kennen wir das spezifische Gewichte, Atomgewicht oder solche Dinge. Wir kennen es bei den Aggregatzuständen, beispielsweise des Wassers. Das ist eins der Lieblingsbeispiele in der Tradition. Nicht? Bei 0 Grad wird Wasser zu Eis. Nicht? Bei 100 Grad wird Wasser zu Dampf, also geht in einen gasförmigen Zustand über. Dies sind also so Bestimmungen bereits schon, die Hegel dann als Wesensbestimmung, aber noch in einem seinslogischen Denken noch betrachtet. Und daran knüpft er dann an, wenn er immer von einem Rest von Unmittelbarkeit spricht. Und im Grunde genommen sind wir so zwangsläufig übergegangen in die Wesenslogik. Also ich würde jetzt gerne einfach einmal dieses eine Zitat von Hegel nochmal bringen zu dem Verhältnis von Sein und Schein und dann nochmal auf das ein Stück weit zurückkommen, was du eben schon angesprochen hast. Weil ich glaube, dass es für die Zuhörer vielleicht dann wichtig ist, Das müssen wir dann noch ein bisschen erläutern, weil das, die Termini sind natürlich dem heutigen Alltagsbewusstsein besonders fremd. Ja, nicht? Ja. Also, soll ich? Ja. Also bei Hegel heißt es, das Sein ist Schein. Das Sein des Scheins besteht allein in dem Aufgehobensein des Seins, in seiner Nichtigkeit. Diese Nichtigkeit hat es im Wesen und außer seiner Nichtigkeit, außer dem Wesen, ist er nichts. Er ist das Negative gesetzt als Negatives. Der Schein ist der ganze Rest, der noch von der Sphäre des Seins übrig geblieben ist. Er scheint aber selbst noch eine vom Wesen unabhängige, unmittelbare Seite zu haben und ein anderes desselben überhaupt zu sein. Das andere enthält überhaupt die zwei Momente des Daseins und des Nichtdaseins. das Unwesentliche, in dem es nicht mehr ein Sein hat, so bleibt ihm vom Anderssein nur das reine Moment des Nicht-Daseins. Der Schein ist dies unmittelbare Nicht-Dasein so in der Bestimmtheit des Seins, dass es nur in der Beziehung auf Anderes in seinem Nicht-Dasein Dasein hat. Das Unselbstständige, das nur in seiner Negation ist. Es bleibt ihm also nur die reine Bestimmtheit der Unmittelbarkeit. Es ist als die reflektierte Unmittelbarkeit, das ist, wenn sie nur vermittels ihrer Negation ist und die ihre Vermittlung gegenüber nichts ist, als die leere Bestimmung der Unmittelbarkeit des Nicht-Daseins. Das ist jetzt, natürlich jetzt nicht so unmittelbar zugänglich, weil es Anspielung auf die Tradition enthält. Nicht? Wir kennen die platonische Auffassung von Wesen. Nicht? Da ist das Wesen ein Seiendes genauso wie das Seiende selbst. Nicht? Er unterscheidet also Mundus sensibilis und Mundus intelligibilis. Nicht? Das ist eine Art von Zwei-Welten-Theorie. Das unmittelbare Sein ist dasjenige, was jetzt nun flüchtig ist. Das ist also dasjenige, was im Denken jetzt unmittelbar ist, geht immer wieder über in sein Gegenteil. Wir können es nicht festhalten. Dazu bedarf es einer Identität, nicht, mit der wir das festhalten können. Bei Platon ist es noch die Idee, nicht, als das Gemeinsame dessen, wovon es Idee ist, nicht, die ermöglicht, dass wir überhaupt in dieser flüchtigen Welt des Seins etwas festhalten können. Ich möchte das nochmal auf eine andere Ebene versuchen runterzubringen. Und zwar auf die Ebene, dass ich sage, ich werde von, ich bewege mich in einem Raum, in dem ich affiziert werde von vielen verschiedenen Dingen. Hätte ich jetzt keinen Verstand, der das, wovon ich affiziert werde, in eine Synthesis zur Einheit brächte, dann wären diese Dinge, von denen ich affiziert werde, für mich nicht bestimmbar. In den Sinn wären es unterschiedliche Affektionen, die statt hätten, und nur durch den Verstand, der diese Dinge zu einer Einheit bringt und mir eine Vorstellung verschafft, beispielsweise davon, dass ich mich in einem Raum befinde, der aussieht wie ein Studio, also nur vermittelst des Verstandes und den Kategorien des Verstandes sind diese Dinge für mich das, was sie sind. Ohne den Verstand wären sie sozusagen nichts. Ich könnte sie nicht mehr bestimmen. Insofern sind die Dinge, von denen ich affiziert werde, etwas, das dem Grunde nach nichtig ist, auch weil es in der Zeit vergeht. Ich bewege mich aus dem Raum heraus und die Affektionen wechseln. Ich muss permanent versuchen, sozusagen die Einheit, alle Affektionen unter der Einheit oder in eine Einheit zu bringen, um mich überhaupt orientieren zu können. Könnte man das so versuchen zu verdeutlichen? Ja, das ist das andere, kantische Moment. Nicht? Mhm. Es ist ja, also aus der Tradition des ganzen deutschen Dualismus kann man ersehen, dass ja Kant verknüpft wird, nicht, um das kantische System, das Kant ja nie selber ausgeführt hat, nicht, zu vervollständigen, immer wieder mit Platon in Zusammenhang gebracht wird. Mhm. Es werden also platonische Kategorien hinzugefügt. Schelling hat eine Zeit seines Lebens unveröffentlichte Timaios-Nachschrift erstellt und kommentiert, nicht, wo er die kantischen Kategorien in Zusammenhang bringt mit platonischen Kategorien. Hegel argumentiert ähnlich, geht aber immer über dann wieder zu Aristoteles. Das heißt, die Kritik von Aristoteles an Platon, die verwendet er auch, um Kant in gewissem Sinne zu kritisieren. Nicht? Er kritisiert den Chiasmus von Mundus sensibilis und intelligibilis. Nicht? Er will diesen Unterschied verflüssigen. Nicht ähnlich wie die Ideen der unmittelbaren Wirklichkeit transzendent sind bei Platon. Man kann auch es kritisieren, das ist eine Verdopplung sozusagen der Welt. Nicht? Der Idee des Tisches, nicht? Die Idee des Tisches ist dasjenige, was allen Tischen gemeinsam ist. Man könnte natürlich jetzt als Empirist sagen, ja, das ist heraus abstrahiert, nicht? Die Gemeinsamkeit von Tischen. Das sei dann die Idee des Tisches. So ganz ist es natürlich bei Platon nicht zu denken. Aber in der Tat hat Aristoteles dann kritisiert, nicht, dass Platon keine Abstraktionslehre hat. Nicht, und hat eine Abstraktionslehre dann aufgestellt, nicht, was das natürlich auch für Hegel dann attraktiv machte, um Kant dann nochmal in dieser Art und Weise zu kritisieren, also seinen Dualismus zu kritisieren. Nochmal auf das zurück. Auch wenn ich jetzt in dem letzten Beitrag sozusagen mich in den Fußstapfen von Kant bewegt habe, drückt es doch das aus, wovon Hegel, denke ich, hier an der Stelle auch spricht, nämlich dass ohne die Fähigkeit des Subjekts die Mannigfaltigkeit des Gegebenen, das, wovon es affiziert wird, um eine Einheit zu bringen, wäre die Orientierung in der Welt nicht möglich. Das heißt, bezogen auf die Fähigkeit des Intellekts, beziehungsweise bezogen auf die Fähigkeit des Subjekts, das, wovon es affiziert wird, um eine Einheit zu bringen, ist das, was es affiziert, eigentlich ist es das Nichtige, das Flüchtige, das auch permanent wieder sich ändert. Aber meine Bestimmung, die Fähigkeit zur Synthesis in Einbildungskraft, das ist das Bleibende. Das ist das, wodurch die Bestimmung, die Bestimmtheit der einzelnen Momente, von denen ich affiziert werde, überhaupt erst möglich ist. Wenn es heißt, der Schein ist der ganze Rest, der noch von der Sphäre des Seins übrig geblieben ist. Das heißt, auch ohne dass wir affiziert werden von etwas, A, wüssten wir nichts von uns selbst, B, es muss also etwas geben, von dem wir affiziert werden, aber das, was uns dann gegeben ist, ist nicht das, als dass es erscheint, sondern es ist das, es ist Resultat einer Verstandesbestimmung, es ist etwas Vermitteltes, nämlich durch unseren Verstand Vermitteltes. Ja, bei Kant ist das in der Tat so, dass es in der Erkenntnis nichts gibt, was nicht durch den Verstand vermittelt ist, nicht? Und was nicht gleichzeitig, was die empirische Welt angeht, auch über die Anschauungsformen von Raum und Zeit vermittelt gegeben ist. Hegel formuliert das allerdings hier noch etwas abstrakter, nicht? Und deswegen rekurriert er immer auf Kategorien, die aus der platonischen und aristotelischen Tradition kommen. Das dachte ich, müsste man auch noch ein bisschen überhaupt verständlich machen. Wenn er von Platon spricht, spricht er das im Grunde genommen immer aus der Perspektive Kants, nicht? Aus der Perspektive kantischer Transzendentalphilosophie. Also man hat da mal so gesprochen in Bezug auf Schelling, nicht? Kantianisierung Platons und Platonisierung Kants, nicht? Bei Hegel kann man auch gleichzeitig noch sehen, weil er beides in sein System einbegreift, eine Platonisierung Aristoteles und eine Kantianisierung von Aristoteles, nicht? Also Aristotelisierung sozusagen Kants und Platon und Kantianisierung Aristoteles. Das ist das, was dann nachher das System auch ausmacht. Alle Bestimmungen da aus dem 12. Buch der Metaphysik von Aristoteles kommen bei ihm ja im letzten Kapitel der Wesenslogik dann ja vor, nicht? Mhm. Wir müssen ja ein wenig vorbereiten, dass das dann nicht so überraschend kommt, nicht? Dass dann Menschen, als ob der da irgendwie in eine Zeitreise in Antike macht, nicht? Er denkt diese Kategorien natürlich im Lichte der Subjektivität, nicht mehr im Sinne einer traditionellen Ontologie oder einer traditionellen Metaphysik, nicht? Also eine affirmative Metaphysik. In diesem Sinne trachtet ja Hegel auch zu negieren. Nicht? Und dennoch ist natürlich aller Ausgangspunkt der Philosophie, wie er an einer Stelle schreibt, nicht natürlich Kant, nicht? Also die kantische kopernikanische Wende, nicht? Dass sich die dass unsere Begriffe sich nicht nur nach der Wirklichkeit richten, sondern die Wirklichkeit nach unseren Begriffen. Nicht? Man hat ja über Hegel manchmal, also Popper macht das dann immer wieder, gespottet, nicht? Und ein Hegel zugeschriebener Satz, den er aber wahrscheinlich nie geäußert hat, nicht? Also dieses umso schlimmer für die Tatsachen, nicht? Wenn Begriff und Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Das hat man immer so gedeutet, so als ob Hegel dann hier irgendwie die Wirklichkeit ignorieren wollte, nicht? Und ihm dann sein begriffliches System wichtiger sei oder so etwas, nicht? Das ist natürlich so überhaupt gar nicht gemeint, nicht? Gemeint ist die kopernikanische Wende Kants, nicht? Die Kritik der reinen Vernunft beginnt ja damit, dass er bestimmte Experimente von Physikern beschreibt. Nicht? Und in einem Experiment ist es ja so, dass die Empirie bestimmten Modellen, die der Physiker aufgestellt hat, folgt. Nicht? Dort wird die Wirklichkeit, wie Hegel mal sich an der Stelle in der Naturphilosophie ausdrückt, nahezu zerquetscht. Nicht? Sie wird, oder er nennt das Idealisieren, aber er gebraucht auch den Wort zerquetschen. Insofern ja aus der gesamten konkreten Wirklichkeit nur bestimmte partikuläre Zusammenhänge separiert werden und diese werden in der Wissenschaft betrachtet. Und sie sollen, so würde Hegel sich das dann ausdrücken, dem Begriff gehorchen. Nicht? Was natürlich bedeutet, nicht bedeutet, dass das immer gelingen muss. Nicht? Experimente können ja auch scheitern. Nicht? So gesehen, nannte man mal früher also das Widerstandsargument in der Erkenntnistheorie. Nicht? Ein Experiment kann scheitern an einer widerständigen Wirklichkeit. Wenn die Modelle, die wir aufgestellt haben, überhaupt nicht stimmen, nicht? Dann würden wir kläglich scheitern mit unserer vermeintlichen Wahrheit. Nicht? Das heißt, Wahrheit ist etwas, was wir selber haben, nicht so wie eine bare Münze nach Hause tragen können, sondern die Wahrheit ist gerade das, was das bloße subjektive menschliche Bewusstsein transzendiert, also übersteigt. Nicht? Es ist etwas, was sozusagen uns dann zum Scheitern bringt. Nicht? Da macht auch die Welt mit uns ein Experiment gleichzeitig. Nicht? Könnte man so mit Ernst Bloch spreche, nicht, der von Experimentum Mundi spricht, nicht, und dann von einem Experiment, das die Welt mit uns macht, sozusagen auch, das ist da auch mit gemeint, nicht? Also gut, wenn man jetzt auf das Beispiel nochmal eingeht, der Naturwissenschaften, so ist ja tatsächlich so, dass bestimmte Momente der Natur in einem Experiment separiert werden, also Aspekte der Natur aus ihr herausgenommen werden in einem Experiment, um bestimmte Gesetze herauszubekommen, beziehungsweise Hypothesen zu belegen. Das mag dann sogar aufgehen, nur dieser separierte Teil der Natur ist eben sozusagen aus dem Ganzen herausgenommen und in einem Experiment dann auch zu einem bestimmten positiven Resultat möglicherweise gebracht worden. Wie sich die Summe der einzelnen Resultate dann, wenn wir die in Technologie umsetzen, in der Natur auswirken, das ist sozusagen daraus nicht ableitbar und es kann eben zur Katastrophe auch führen. Sehr verkürzt jetzt alles gesagt. Aber ja, das hängt mit der Störfaktortheorie zusammen, mit der die Naturwissenschaften ja arbeiten müssen, nicht? Um idealisierte Zusammenhänge zu haben, die man sogar kontrolliert mathematisch rekonstruieren kann, muss man Störfaktoren wegisolieren, nicht? Das Simpelste ist immer das Experiment mit dem Fall, für das Fallgesetz, nicht? Dass man also Kugeln und leichte Federn in einer Vakuumhaube gleichzeitig fallen lassen kann. Nicht? Wenn das in der freien Natur geschehe, nicht, dann würden die also in unterschiedlicher Geschwindigkeit da unten ankommen, nicht? Weil der Wind dann die Federn wegwirft und, so, und nicht und Luftwiderstand und so, das soll ausgeschaltet werden. Nicht? Das ist etwas, worauf Hegel jetzt, wenn er nachher zur Erscheinung, Wesen und Erscheinung kommt, ja auch nochmal reflektiert. Nicht? Darauf werden wir auf jeden Fall da nochmal kommen. Hier sind wir ja noch nicht bei Naturgesetzen und solchen Dingen, sondern wir sind dabei, wie Dinge identifiziert werden, nicht? Ihre Identität und ihr Unterschied, nicht? Und was die Bedingungen dafür sind, das überhaupt zu tun. Nicht? Ja, und wir sollten an der Stelle auch nochmal zu sprechen kommen, dann auf, Hegel spricht ja auf der einen Seite einmal vom Schein, und er spricht später von der Erscheinung. Worin besteht da eigentlich Differenz? Was bezeichnet der Begriff Schein? Und was ist eigentlich mit dem Begriff der Erscheinung gemeint? Ist das identisch oder ist es, sind es zwei verschiedene Ebenen? Hegel wählt dann die Begriffe sehr überlegt. Und Schein ist eben nicht einfach Erscheinung. Und deshalb wollte ich zunächst mal darauf hinaus, dass deshalb habe ich zunächst mal kantisch argumentiert und gesagt und darauf verwiesen, dass ohne die Leistung des Subjekts das, wovon es affiziert wird, zu einer Einheit oder in eine Vorstellung, in eine Einheit zu bringen, wäre das, wovon wir affiziert werden, ja nichts. Es ist purer Schein, es ist etwas, das vergänglich ist, das sich permanent verändern kann oder verändert. Und auf der Ebene, auf dieser ersten Ebene der Reflexion, dass wir uns bewusst werden, dass wir es sind, denen etwas gegeben ist, dass wir suchen zu bestimmen, dass wir sind, die etwas hinzutun, nämlich das hinzutun, dass wir eine räumliche Vorstellung entwickeln, einen Raum, in dem Verschiedenes gegeben ist, dass die Dinge, so wie sie uns erscheinen oder gegeben sind, nicht das sind, als das, wofür wir sie halten. Es ist sozusagen die konstitutive Leistung des Subjekts, eine Vorstellung vom Raum zu haben, in dem sich verschiedene Gegenstände befinden. Und dann ist ja die Frage, was ist das Bleibende? Das Bleibende ist doch die Vorstellung im Subjekt von einem Raum, in dem etwas gegeben war. Auch wenn ich jetzt diesen Raum verlasse, weiß ich noch, wie dieser Raum aussieht. Das ist das Bleibende. Der Raum kann sich womöglich sogar verändern. Ist also sozusagen das Vergängliche, das sich Verändernde, von dem ich dann nichts mehr weiß. Aber in meiner Vorstellung existiert er weiter als dieser Raum, in dem ich mich befunden habe und der so und so aussah. Worauf ich hinaus will, ist zunächst mal, dass das, was die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass wir überhaupt Erfahrungen machen, in der Reflexion auf diese Bedingung der Möglichkeit, also dass es etwas, dass es so etwas gibt wie ein Seiendes, und dieses Seiendes als Seiendes ja zunächst mal völlig unbestimmt ist und erst durch das Hinzutreten unserer Erkenntnistätigkeit oder des Verstandes, genauer gesagt, zu etwas Bestimmtem wird. Das, wovon wir affiziert werden, nicht von sich aus etwas Bestimmtes ist, sondern es Leistung unserer subjektiven Tätigkeit ist. Dass sich das verändert und gegenüber der Fähigkeit, das zu reflektieren, eigentlich das Vergängliche ist. Ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist, worauf ich hinaus will. Hegel bezeichnet man ja auch als seinen absoluten oder das absolute Idealismus. Kein objektiver Idealismus. Was am Ende sozusagen allein das Wahre ist, alles andere ist das Vergängliche, Vorherspielende und nur möglicher Ausgangspunkt für die Reflexion. Das, was am Ende alleine bleibt, ist der Geist. Ja, der Geist als die Rückkehr aus der Natur. Nicht? Also, wenn wir jetzt überschreiten, die bloße Logik, nicht? Am Ende der Logik entäußert sich ja dann die Idee, nicht? Zur Natur. Nicht? Raum und Zeit entstehen, Bewegung, und dann kommt die gesamte Naturphilosophie, nicht? Chemie bis hin zum organischen Leben. Das organische Leben dann wiederum hat schon Geistesbestimmung in sich, weil es zweckmäßig ist, nicht? Eine objektive Zweckmäßigkeit besitzt, nicht? Und kann aber im Einzelnen sich nicht festhalten, und deswegen geht dann das Leben in Geist über. Nicht? Ja, der absolute Geist hat sich entäußert in die materielle Welt, sein anderes sich gegenübergesetzt, und durch das andere kehrt der Geist zu sich zurück, aber weiß sich dann als der absolute Geist. Er hat ein Bewusstsein seiner selbst gewonnen durch seine Entäußerung. Und wir, die Subjekte, die empirischen Subjekte, sind ja sozusagen das Medium, durch das dann der absolute Geist zu sich zurückzukehren vermag, wenn wir nur, jetzt spitze ich das etwas zu, sozusagen das Resultat der Entäußerung des Geistes, nämlich die Natur, an uns selbst lernen zu disziplinieren, uns, ich drücke es wieder überspitzt zu Wesen entwickeln, die Natur an sich selbst in der Lage sind zu transzendieren. Ja, das ist natürlich Voraussetzung der gesamten Logik, nicht? Er hat ja die Phänomenologie des Geistes, hat er ja der Logik vorgeschaltet, zunächst einmal. Nicht? Das war anders geplant, weil er Ärger mit dem Verleger hatte. Aber, in der Phänomenologie des Geistes haben wir ja ein Selbstbewusstseinskapitel, wo genau dieser Schritt vollzogen wird, nicht in dieser Dialektik von Herr und Knecht. Nicht? Das kann man ganz kurz nur in die drei Bestimmungen, also das Kampf um Leben und Tod, nicht, findet statt, so dass sich die einen ihr Leben riskieren und siegen, nicht, das sind die Herren, und die Verlierer sind die Knechte, könnte man sagen, nicht. Das führt dazu, dass dann der Knecht dem Herrn die Welt aufbereitet. Aber der Herr hat ein Selbstbewusstsein, das jetzt unabhängig geworden ist von Naturzusammenhängen, weil jemand anders ihm die Natur aufbereitet. Die Herrn-Knecht-Dialektik endet dann natürlich bei einer Umkehrung, dass dann nachher der Knecht feststellt, dass er gar nicht der Abhängige ist, sondern der Herr ist der Abhängige, der nämlich von ihm lebt, nicht? Sozusagen ihm die Welt aufbereitet, und dass er den Herrn gar nicht braucht, nicht, und sich dann befreien kann. Nicht? Und das führt dann dazu, dass sich dann beide Selbstbewusstseine, die des Herrn und des Knechtes, dann anerkennen, nicht, und alle zu Bürgern werden. Das ist sozusagen die bürgerliche Revolution da durchdacht. Nicht? Und daraus leitet Hegel dann ja, nach dem Selbstbewusstsein kommt dann noch die Gewissheit, alle Realität zu sein, also die Vernunft, nicht, und dann kommt dann auch der Geist, nicht, also Ästhetik, Religion und dann Philosophie, nicht? Und damit beginnt dann letztendlich, wenn der Geist es nur noch mit sich selbst zu tun hat, die Logik, nicht? Und da sind wir jetzt mittendrin, nicht? Diese Kategorien kommen hier natürlich auch wiederum vor. Wir sind ja kurz davor, die Reflexionsbestimmungen da zu diskutieren. Da geht es ja auch wiederum immer um Abhängigkeit und Unabhängigkeit, nicht? Das werden wir ja dann gleich noch sehen. Steigen wir doch da ein. Ja, wir sollten jetzt mal zur Reflexion übergehen. Seite 3. Also der Schein, nicht, ist dasselbe, was die Reflexion ist, diese Textstelle der Logik, meine ich. Okay. Also die Selbstbewegung des Wesens, die Reflexion, Übergang, Scheinreflexion. Meine Güte, da war das, Entschuldigung. Bisschen viel heute. Das ist ein Zitat von wem jetzt? Das ist Hegel. Hegel, okay, immer noch. Der Schein ist dasselbe, was die Reflexion ist, aber er ist die Reflexion als unmittelbare. Für den in sich gegangenen, hier mit seiner Unmittelbarkeit entfremdeten Schein haben wir das Wort der fremden Sprache, die Reflexion. Das Wesen ist Reflexion, die Bewegung des Werdens und Übergehens, das in sich selbst bleibt, worin das Unterschiedene schlechthin nur als das an sich Negative, als Schein bestimmt ist. In dem Werden des Seins liegt der Bestimmtheit, in der Bestimmtheit das Sein zugrunde, und sie ist Beziehung auf anderes. Die reflektierende Bewegung hingegen ist das andere als die Negation an sich, die nur als sich auf sich beziehende Negation ein Sein hat. Oder indem diese Beziehung auf sich eben dies Negieren der Negation ist, so ist die Negation als Negation vorhanden, als ein solches, das sein Sein in seinem Negiertsein hat, als Schein. Das andere ist hier also nicht das Sein mit der Negation oder Grenze, sondern die Negation mit der Negation. das Erste, aber gegen dies andere, das Unmittelbare oder Sein, ist nur diese Gleichheit selbst der Negation mit sich. Die negierte Negation, die absolute Negativität, diese Gleichheit mit sich oder Unmittelbarkeit ist daher nicht ein Erstes, von dem angefangen wird und das in seine Negation überginge, noch ist es ein seiendes Substrat, das sich durch die Reflexion hindurch bewegte, sondern die Unmittelbarkeit ist nur diese Bewegung selbst. Ja, hier haben wir das, was Michael vorhin ja bereits schon ausgedrückt haben. Wir können die Flüchtigkeit des Seienden ohne, sagen wir, tätigen Zugriff der Subjektivität, also der Reflexion, gar nicht fixieren. Nicht? Wir hätten da nur Schein, also die Flüchtigkeit der Welt. Nicht? Wir haben natürlich da noch nicht das Ganze des Scheins, was Hegel dann Erscheinung nennt, nicht? Sondern wir haben nicht, also in der Seinslogik war das, etwas wird etwas anderes, nicht? Etwas wird anders. Nicht? Wir haben das Moment der Unbestimmtheit zwischen den beiden Bestimmungen, wenn etwas anders wird. Nicht? Wir können aber etwas, und deswegen endet das Ganze ja auch mit der Substantialität dann in der Wesenslogik, nicht? Wir können etwas Substanzielles in den Veränderungen ja feststellen, dass dieses Unbestimmtheitsmoment, wie es in der Seinslogik noch war, das Sein, das verschiedene Bestimmtheiten hat, nicht? Ein Sein für anderes, wie es da auch heißt, das ist jetzt in der Wesenslogik wiederum so, nur dass es jetzt nicht bloß ein Übergang ist, sondern die Identität wird qua Reflexion festgehalten. Nicht? Wir sind jetzt in der Lage, also in der Veränderung, die Identität festzuhalten. Nicht, es ist nicht mehr das eine da gewesen und danach ist dann was anderes da und das andere ist verschwunden aus unserem Wissen, sondern wir können beides festhalten. Wir können eine Identität in der Veränderung festhalten. Nicht? Wir können etwas Substanzielles in der veränderbaren Welt feststellen. Also die Formulierungen klingen hier alle sehr kompliziert, aber es läuft darauf hinaus, nicht? Die Negation der Negation, nicht? Die Identität ist gewissermaßen die Negation dieser Negativität. Aber nicht? Da hast du im Grunde schon eine andere Formulierung von Hegel zum Ausdruck gebracht, die nämlich lautet, es ist die Identität von Identität und Nicht-Identität. Das ist das, dass auch das, was, wenn wir Identität denken, wird ja gewöhnlicherweise etwas darunter vorgestellt, das statisch immer sich selbst gleich bleibt. Aber diese Gestalt der Identität, sagt Hegel, die gibt es in Wirklichkeit ja gar nicht. Das ist nicht die wahre Bestimmung der Gegenstände, sondern wenn wir von etwas Bestimmtem sprechen, dann ist das, worin diese Bestimmtheit ihren Ausdruck findet, die suggeriert sozusagen, dass das, was darunter gefasst ist, mit sich selbst identisch bleibt. Aber das stimmt so nicht, weil das, was darunter befasst ist, sich zugleich verändert. Es hat sich schon verändert durch seine Bestimmtheit und es verändert sich selbst in der Zeit. Also Identität ist immer sozusagen zu denken in der Gestalt von Identität, der Identität von Identität und Nicht-Identität. Ja, darauf wird das dann bei den Reflexionsbestimmungen hinauslaufen. Richtig, ja. Diese Bestimmungen basieren jetzt aber dann müssen wir nochmal den Überblick übersetzen, der äußere und bestimmende Reflexion. Nicht? Das ist ja etwas, was den fichtischen drei Grundsätzen sozusagen in Analogie entspricht, nicht? Also analog ist. Das ist also diese reine absolute Reflexion, welche die Bewegung von nichts zu nichts ist, nicht bestimmt sich selbst weiter. Nicht? Dieses Ich bin ich ist ja ein, das Ich setzt sich selbst. Nicht? Und das Resultat ist gewissermaßen dasjenige, was sich selbst setzt. Also das ist eine Bewegung von nicht zu nichts. Nicht? Eine Relation, wo die Relation selber Relatum ist. Nicht? Bei Ich bin ich kommt es einfach nicht zu einem Inhalt. Richtig. Und Hegel schreibt dann ja auch weiter, sie ist erstlich, also setzende Reflexion. Also wie bei Fichte, ich bin ich. Sie macht zweitens den Anfang von dem vorausgesetzten Unmittelbaren und ist so äußerliche Reflexion. Nicht? Also wir müssen ja aus irgendein Inhalt müssen wir haben können, also müssen wir eine Voraussetzung machen. Also unmittelbares bedeutet, dass das Ich nicht mehr nur ein Ich ist, sondern dass es etwas gibt, wovon es affiziert wird und dass es dann von sich als dem Ich weiß. Das ist das vorausgesetzte Unmittelbare. Hier geht es noch einen Schritt weiter. Es ist nicht nur affiziert, sondern die Objekte affizieren nicht nur sie, sondern die Objekte sind ja selbst effiziert vom Subjekt, könnte man sagen. Also das Objekt ist ja ein Konstitutum. Nicht? Man setzt sich etwas als Unmittelbares voraus. Das ist schon eins der frühesten Formulierungen in der Logik für vermittelte Unmittelbarkeit. Ich muss jetzt mal die ganz blöde Verständnisfrage stellen. Mir geht schon ganz viel durch den Kopf die ganze Zeit. Wäre das jetzt als konkretes Beispiel zum Beispiel, ich befinde mich in einer Wüste und da ist ein Stein und ich könnte diesen Stein sowohl setzen über meine eigene Definition als einen Tisch, als auch als einen Stuhl oder auch einfach als einen Stein, der sich dort befindet und halt einfach herumliegt. Ist das so richtig oder ist es jetzt was völlig anderes? Ja, das gibt es bei Hegel natürlich auch. Nicht wie irgendein Kräuter, ein Heilkräuter sein kann, nicht? Kann ein Stein natürlich zu einem Tisch gemacht werden. Nicht? Das ist eine bestimmte Art von Sein für anderes, nicht? Was ermöglicht wird durch irgendeine gegenständliche Welt. Aber hier haben wir ja noch sehr abstrakte Bestimmungen. Wir haben ja hier einfach nur das Setzen, eine Bewegung von nichts zu nichts, also reine Reflexion, ein reines Denken, das sich selbst denkt. Nicht? Ja, kann man versuchen, hier einfach mal die Frage zu stellen, wodurch kann sich denken, wenn es so etwas gibt wie die Fähigkeit zur Reflexion? Worin besteht die Bedingung der Möglichkeit, dass sich diese Reflexion, ihre selbst als Reflexion bewusst wird? Wenn sich diese Reflexion, wenn sie sich nur auf sich selbst bezöge, hat sie sozusagen keinen Gegenstand, durch den sie ein Wissen von sich selbst erlangen kann. Das heißt, es bedarf irgendetwas, das unterschieden ist von ihr, durch das sie dann von sich überhaupt erst als in der Gestalt der Reflexion ein Wissen erlangen kann. Ja, aber das ist ja das einfache, ich denke, also bin ich. Ja, das hat auch da sehr wohl was mit zu tun. Das wirkt aber auf mich hier einfach wesentlich komplizierter. Und ich schreite jetzt einfach mal fort. Also Hegel gibt da noch einen Überblick, was jetzt setzende Reflexion, äußere Reflexion nicht, und bestimmende Reflexion ist. Nicht? Das ist hier in unserer Vorlage mit der Sammlung von Zitaten, also die bestimmende Reflexion da überschrieben. Nicht? Die bestimmende Reflexion ist überhaupt die Einheit der setzenden und äußeren Reflexion. Dies ist näher zu betrachten. Die äußere Reflexion fängt vom unmittelbaren Sein an. Die setzende vom Nichts. Das ist also wie das Fichtische Ich. Ich bin ich. Das fängt ja von sich selbst an. Das ist eine Tathandlung. Nicht? Die Tat ist auch gleichzeitig die Handlung. Nicht? Also ist etwas, was ein Prinzip in sich selbst hat, könnte man sagen. So, das ist aber jetzt ein bisschen aristotelisch ausgedrückt. Aber das ist die Definition von Praxis bei Aristoteles. So ist das bei Fichte ja durchaus gedacht. Und die setzende Reflexion geht vom Nichts aus. Nicht? Die äußere Reflexion fängt von einem unmittelbaren Sein an. Deswegen ist die äußere Reflexion, manchmal nennt er sie auch äußerlich, das sind äquivalente Ausdrücke bei ihm. Und die äußere Reflexion, die bestimmend wird, nicht nur ein Gegebenes zu haben oder sich ein Gegebenes vorzusetzen, nicht, das reicht ja nicht aus. Nicht? Die äußere Reflexion, die bestimmend wird, setzt ein anderes, aber das Wesen an die Stelle des aufgehobenen Seins. Das Setzen setzt seine Bestimmung nicht an die Stelle eines anderen. Es hat keine Voraussetzung. Aber deswegen ist es nicht die vollendete, bestimmende Reflexion. Die Bestimmung, die es setzt, ist daher nur ein Gesetztes. Es ist Unmittelbares, aber nicht als sich selbst gleich, sondern als sich negierend. Es hat absolute Beziehung auf die Rückkehr in sich und es ist nur eine Reflexion in sich, aber es ist nicht diese Reflexion selbst. Also wenn ich mir etwas voraussetze in der äußeren Reflexion, das muss, also wenn wir es jetzt mit empirischen Gegenständen zu tun haben, müssen wir ja da Denkbestimmungen dafür haben. Nicht? Das ist ja das, was Hegel da fordert. Das Sinnliche wird ja da abstrahiert. Wir haben dann eine bestimmte Mannigfaltigkeit, die zur Einheit gebracht werden im Denken. Und Denken ist immer ein Beziehen, nicht von Mannigfaltigkeit auf Einheit. Nicht? Das hat dann verschiedene Strukturtitel bei Hegel. Nicht? In der Begriffslogik ist es dann Allgemeines und Besonderes und Einzelnes. Und, nicht? Das haben wir hier in der Wesenslogik auch schon, aber wir haben das jetzt nur ganz abstrakt. Diese Reflexion ist einfach nur für sich selbst genommen. Mhm. Nicht? Also ich würde das jetzt mal etwas... Und entspricht, also die bestimmende Reflexion... endet ja gewissermaßen mit ähnlich wie im Dasein in der Seinslogik. Nicht? Also dieser Absatz, da endet auch dann, dem Dasein entspricht in der Sphäre des Wesens das Gesetztsein. Das hatten wir vor einigen Stunden in einigen Sendungen auch schon mal zitiert. Nicht? In der Sphäre des Seins war das Dasein das Sein, das die Negation an ihm hatte. Und das Sein der unmittelbare Boden und Element dieser Negation, die da selbst die unmittelbare war. Dem Dasein entspricht in der Sphäre des Wesens das Gesetztsein. Also die bestimmende Reflexion ist dasjenige, was die sozusagen selbstgenügsame Reflexion, wenn sie übergeht in ein Voraussetzen, dann aufhebt und dann selber setzt. Dann haben wir ein Dasein, das Gesetztsein ist. Also ein durch das Wesen bestimmtes Sein. Nicht? Das Dasein war der Strukturtitel für ein Denken, das nur an der Unmittelbarkeit orientiert ist. Jetzt haben wir ein Denken, das die Vermittlungen, die da drin stecken, das Dasein ist ja vermitteltes Sein. Nicht? Das, was da zwischen Sein und Dasein geschieht, nicht? Erweist sich jetzt hier als eine Operation der Reflexion. Nämlich der bestimmenden Reflexion. Und die bestimmende Reflexion ist die Einheit der Setzenden und der äußeren Reflexion. Bei Fichte hieß das, nicht? Also wir haben im Ich, nicht? Haben wir ein Ich, das sich selbst setzt. Wir haben ein Ich, das sich auf ein Nicht-Ich bezieht. Und wir haben als ein Drittes, und das entspricht jetzt hier der bestimmenden Reflexion, dass sich wechselseitig ich und nicht ich begrenzen. Nicht? Hier ist es aber kein Begrenzen mehr, das wäre seinslogisch gedacht. Nicht? Hier ist es bestimmende Reflexion. Nicht? Das Gesetztsein ist aber da noch keine Reflexionsbestimmung. Nicht? Die Reflexionsbestimmung, darauf wollen wir ja hinaus. Nicht? Die lauten dann Identität, nicht? Unterschied und Widerspruch. Nicht? Und der Unterschied gliedert sich dann auch nochmal auf, nicht? In Unterschied, absolute Unterschied, Verschiedenheit, nicht, und Gegensatz. Nicht? Im Widerspruch löst sich das dann auf. Nicht? Die Identität ist ja selber eigentlich auch schon an sich der Widerspruch. Nicht? Das, aber bevor wir jetzt da mal übergehen dann zu den Reflexionsbestimmungen, das müssen wir heraussuchen. Werde ich den dritten Satz noch von Gideon Klein da nochmal spielen, damit wir noch genügend Zeit haben, um den Rest vorzubereiten. Das war Gideon Klein. der übrigens diese Komposition in Theresienstadt geschrieben hat. Dorthin wurde er nämlich im Dezember 1941 deportiert und schrieb seine letzten Werke, bevor er dann in einem Außenlager von Auschwitz dann ermordet wurde, schrieb er seine letzten Werke. Aber wir sind jetzt erstmal noch eine Weile mit Hegel beschäftigt, bevor wir dann den Zusammenhang zu solchen Dingen dann auch herstellen können, nämlich nicht die Identität, die abstrakte Identität, sagt man Nietzsche, nicht ist der Tod. Nicht? Wir waren bei der Reflexion stehen geblieben. Wir hatten die setzende Reflexion und die äußere Reflexion und die bestimmende Reflexion thematisiert. Die setzende Reflexion, mit der Hegel dort beginnt, ist ja dasjenige, was im Satz der Identität auch formuliert wird. Es ist die Unmittelbarkeit der Reflexion. Hegel schreibt da über die Identität. Diese Identität mit sich, ja? Genau. Diese Identität mit sich ist die Unmittelbarkeit der Reflexion. Sie ist nicht diejenige Gleichheit mit sich, welche das Sein oder auch das Nichts ist, sondern die Gleichheit mit sich, welche an sich zur Einheit Herstellende ist. Nicht ein Wiederherstellen aus einem anderen, sondern dies reine Herstellen aus und in sich selbst, die wesentliche Identität. Sie ist insofern nicht abstrakte Identität oder nicht durch ein relatives Negieren entstanden, das außerhalb ihrer vorgegangen wäre und das Unterschiedene nur von ihr abgetrennt, übrigens aber dasselbe außer ihr als seiend gelassen hätte, vor wie nach, sondern das Sein und alle Bestimmtheit des Seins hat sich nicht relativ, sondern an sich selbst aufgehoben. Und diese einfache Negativität des Seins an sich ist die Identität selbst. Sie ist insofern noch überhaupt dasselbe als das Wesen. Also die Identität ist das Wesen. Nicht? Was tun wir, wenn wir in der Mannigfaltigkeit der Welt des Scheins etwas festhalten? Wir identifizieren. Nicht? Adorno beschreibt in der negativen Dialektik das ja sehr gut, nicht? Das Denken immer identifiziert. Nicht? Bei Hegel ist das auch schon formuliert worden, es ist Mannigfaltigkeit auf Einheit bezogen. Nicht? Und hier wird jetzt das Wesen für sich selbst betrachtet, nämlich als Identität oder setzende Reflexion. Die Reflexionsbestimmungen Identität, Unterschied und Widerspruch, beziehungsweise der Unterschied ist dann nochmal aufgeteilt in absoluter Unterschied, Verschiedenheit nicht, und Gegensatz. Das sind verschiedene Unterschiedstypen, nicht, Unterschiedsarten, die sich voneinander unterscheiden. Nun ist die Identität selber nichts, was jetzt völlig frei ist von Unterschied. Da würde man sich täuschen, nicht? Bei einem dialektischen Denker wie Hegel. Nicht? Man könnte jetzt diese blöde Frage dann stellen, wie kommt die Identität zum Unterschied? Nicht? Sie hat ihn quasi zur Voraussetzung. Ja, in der Logik der Enzyklopädie, nicht? Es gibt bei Hegel ja verschiedene Fassungen der Logik. In den Nürnberger Schriften gibt es viele verschiedene, der Oberklasse und der Mittelklasse, nicht? Er hat und am Gymnasium unterrichtet. Dann gibt es diese große Wissenschaft der Logik, aus der wir laufend zitiert haben. Die sehr beliebte, weil sie kürzer ist, nicht? Manchmal mit einfachen Bemerkungen, aber abweichend von der großen Logik. Und es fehlte einiges, was wichtig ist. Deswegen mussten wir die große Wissenschaft der Logik immer mehr nehmen. Aber da wird tatsächlich dann in der Enzyklopädie-Fassung, wo von Unterschied die Rede ist, diese blöde Frage, wie der Identität zum Unterschied kommt, tatsächlich sozusagen als Advocatus Diaboli fragt Hegel das selber. Das lesen wir jetzt nochmal. Wenn gefragt wird, wie kommt die Identität zum Unterschied, so liegt in dieser Frage die Voraussetzung, dass die Identität als bloße, das heißt als abstrakte Identität, etwas für sich sei und dann ebenso der Unterschied etwas anderes, gleichfalls für sich. Durch diese Voraussetzung wird indes die Beantwortung der aufgeworfenen Frage unmöglich gemacht. Denn wenn die Identität als vom Unterschied verschieden betrachtet wird, so hat man in der Tat hiermit bloß den Unterschied. Und es kann um deswillen der Fortgang zum Unterschied nicht nachgewiesen werden, weil dasjenige, von welchem fortgegangen werden soll, für den, welcher nach dem Wie des Fortganges fragt, gar nicht vorhanden ist. Diese Frage erweist sich somit, näher besehen, als durchaus gedankenlos. Und es wäre dem, welcher dieselbe aufwirft, zuvörderst die andere Frage vorzulesen, was er sich unter der Identität denkt, wobei sich dann ergeben würde, dass er sich eben nichts dabei denkt und dass die Identität für ihn bloß ein leerer Name ist. Weiter ist nun, wie wir gesehen haben, die Identität allerdings ein negatives, jedoch nicht das abstrakte, leere Nichts überhaupt, sondern die Negation des Seins und seiner Bestimmungen. Als solche aber ist die Identität zugleich Beziehung, und zwar negative Beziehung auf sich oder Unterscheidung ihrer von sich selbst. Ja, da haben wir dann auch Hegel, könnte man sagen, wie er leibt und lebt. Nicht? Das fand ich auch gut. Das konnte man verstehen. Das ist auch noch ganz gut verständlich nach dem, was wir da alle schon vorbereitet haben. Nicht? Also die setzende Reflexion ist negative Beziehung auf sich. Nicht? Wir haben diese Bewegung von Nichts zu Nichts. Nicht? Diese Identität ist also auch eine Bewegung von Nichts zu Nichts. Nicht? Eine Selbstunterscheidung, könnte man sagen. Hegel sagt dann ja auch, die Identität, unterscheidet sie sich denn nicht? Doch, die unterscheidet sich. Sie unterscheidet sich sozusagen vom Unterschied. Aber auch die Unterscheidung von einem Unterschied ist eine Unterscheidung. Nicht? Es ist also Unterschied. Deswegen kann man dann auch, ich schreite mal ganz schnell mal voran zum Widerspruch. Nicht? Nämlich der, wo er sich nämlich aus der Perspektive des Widerspruchs äußert, was denn jetzt der Unterschied sei. Nicht? Der Unterschied ist nämlich der Widerspruch an sich. Nicht? Er schreibt, der Unterschied überhaupt ist schon der Widerspruch an sich, denn er ist die Einheit von solchen, die nur sind, insofern sie nicht eins sind. Und die Trennung solcher, die nur sind, als in derselben Beziehung Getrennte. Nicht, wir haben also der Unterschied selber, der enthält Identität und Unterschied. Nicht, der Unterschied ist das Übergreifende. Nicht, die Identität ist an sich selber auch schon Unterschied. Das heißt, die Identität ist bereits schon Widerspruch. Nicht, die wir können es mit psychologischen Beispielen oder genauso vielleicht plausibler machen, nicht? Damit man also ein Sachverhalt begreift. Also wenn ich mich selber als mich identifizieren möchte. Nicht? Was tue ich da? Ich muss natürlich Bestimmungen angeben, wodurch sich dann herausstellt, dass ich so autonom in meinen Bestimmungen ja gar nicht bin. Ich muss mich nämlich abgrenzen. Also ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle jetzt sozusagen einen Break machen und an dem letzten Satz, der vorgetragen wurde. An solcher Arbeit ist die Identität zugleich Beziehung, und zwar negative Beziehung auf sich oder Unterscheidung ihrer von sich selbst. Nochmal anknüpfen und diese beiden Bezeichnungen, negative Beziehung auf sich oder Unterscheidung ihrer von sich. Wie kann man das mit dem Begriff der Identität zusammenbringen? Zumindest mit dem Begriff, mit dem herkömmlichen Begriff von Identität. Und wie wird hier Identität eigentlich bestimmt? Ja, das ist jetzt ein Desiderat, dass wir innerhalb von einer Minute nicht mehr natürlich machen können, nicht? It's bold. wir werden also mit dem an sich sein in Widerspruch, also der Identität beziehungsweise dem Unterschied, das nächste Mal, wieder der zweite Sonntag im Monat, nicht Februar, da weitermachen. Und dort werden wir dann tatsächlich, also jetzt zum Kernbegriff der Dialektik, nicht den Widerspruch, fortschreiten. Nicht? Widerspruch nicht im Sinne der Contradictio in adjecto, nicht? Also dass sich ein Prädikat widersprüchlich auf ein Subjekt bezieht, nicht? Sondern wie Nikolai Hartmann in seinem Werk über den deutschen Idealismus, das beschreibt eine Contradictio in subjecto. Nicht? Das Subjekt selber ist etwas, was sich widerspricht. Nicht? Wir haben es hier mit der Identität, die an ihr selbst ihr Gegenteil, nämlich Unterschied ist. Nicht? Die Identität unterscheidet sich von, vom Unterschied und damit unterscheidet die Identität sich von sich selber. Nicht, und ist nur dadurch das, was sie ist. Das ist eine spannende Sache. Und ich hoffe, dass die Hörer dann uns noch weiterhin folgen werden.